zeigt, sagt, mein Autotune ist schief wie seine Grammatik. Ich höre das und ich kriege eine Lachkick. Ey, er ist sowas wie ein Hip-Hop-Wikipedia. Mit seinem Charme macht er sich jedes Mädel klar. Es geht nach oben wie in einem Fahrstuhl. Autotune nicht vorhanden wie Fikes Bartwuchs, aber oh, ich habe den Autotune-Button aus Versehen angeklickt. Ich hoffe, du bist nicht wieder angepisst. Wieder angepisst, komm, tanze mit Fikes. Komm, tanze mit, komm, tanze mit. Komm, tanze mit. Als ich ein Kind war, sah ich ihn auf Viva. Damals noch kein Internet, Mom sagt Televisa. Es geht nach oben wie in einem Fahrstuhl. Autotune nicht vorhanden wie Falk Bartwuchs, aber oh, ich hab in den Autotune-Button aus Versehen angeklickt. Angeklickt, oh. Ich hoffe, du bist nicht wieder angepickt.